Das ist das Ende. Kein Regisseur, keine Stars, nicht mal ein Titel. Nur eine Summe, eine Riesensumme. Platz 5. Shaun das Schaf von Mark Burton und Richard Starzec. Das Erstaunliche an... Achtung! Aktuell Eilmeldung. Vergessen Sie das, was gleich kommt. Platz 5 bis 1. Alles überholt. Von dieser Disney-Mail. Freitag Eilmeldung. 10.12 Uhr und 57 Sekunden. 136.000 Zuschauer allein von Donnerstag bis Freitag. 10.12 Uhr, 57. Wie gesagt, 1,62 Millionen Einnahmen. Marvel's Avengers. Age of Ultron. Nach oben geschossen. Super, suppi, super Heldenkino mit folgender Soundästhetik. Klappe. Also, zurück zur Ordnung. Also auf Platz 5. Die Geschichte vom Schaf und seinen Mitschafen, die den Bauern aus der Stadt erretten, um ihren ländlichen Kosmos wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Also das Erstaunliche an dieser Welt aus Knetmasse, die in Shaun das Schaf erschaffen wird, ist, dass es offensichtlich keinen kinotechnischen Überwältigungsterror braucht, um sich von einer Geschichte, die auf der Leinwand erzählt wird, mitnehmen zu lassen. Dieses ganze Effektgedöns. Naja, dass so einfache Figuren hergestellt aus Plastilin auf Drahtgestellen, dann abgefilmt im Stop-Motion-Verfahren, komplex, voller Leben, sozusagen vollgefüllt sind mit Gefühlen und jede Superhelden-CGI-Computerschlacht sowas von alt aussehen lassen, das ist, zugegeben, vielleicht keine originelle, aber eine trotzdem in diesem Fall mal wieder zutreffende Erkenntnis. Denn am Ende dreht sich alles um eine Frage. Hat der Film eine Seele? Shaun das Schaf hat. Platz 4. Run All Night von Jaume Collet-Serra. Ich hab grad deinen Jungen getötet, Shaun. Ich hab Danny getötet. Ich muss es tun. Er wollte meinen Sohn erschießen. Sagt Liam Neeson, Ex-Profikiller, in Run All Night zu seinem alten Kumpel, dem Mafia-Boss Ed Harris, dem alten Arbeitgeber, der nun, klar, seinerseits versuchen wird, den überlebenden Sohn kalt zu machen. Mann, hat der Mann einen Lauf. Liam Neeson meine ich. Der 1953 in Nordirland geborene William John Liam Neeson spielt seit seiner Neuschöpfung als alter Actionheld mit dem Film 96 Hours, Ex-Gangster, Ex-Privatschnüffler oder Ex-Geheimagenten alles Rollen, in denen er es nochmal richtig krachen lässt. Liam Neeson dreht seit 2008 so an die 3 bis 5 Filme im Jahr. Der 62-Jährige also schafft noch richtig was weg im Kino. Und manchmal findet sich in all diesen Filmen, die man schon mal gut verwechseln kann, war es nun 96 Hours Taken 2 oder 72 Stunden The Next 3 Days, es findet sich auch die eine oder andere Perle. Beispielsweise die Lawrence Block-Verfilmung Ruhet in Frieden, die im letzten Jahr im Kino lief. Zuschauen tut man aber Liam Neeson auch in Run All Night wirklich ganz gerne. Es sei denn, man hat eine Blutallergie. Platz 3. Der Nanny von Matthias Schweighöfer. Was für ein toller Schauspieler Matthias Schweighöfer ist, wird nicht unbedingt deutlich, wenn er wieder und wieder eine seiner lauten schreienden Komödien wie Der Nanny dreht und gleichzeitig die Hauptrolle spielt. Aber deutlich wird das, wenn er vorliest, wie hier Nick Hornby's Slam. Außerdem hatte ich noch Alicia kennengelernt. Damit wollte ich eigentlich sagen, dass ihr vielleicht das ein oder andere über mich wissen solltet, ehe ich loslege mit Mom und Alicia und allem. Bis Schluss ist mit diesem Komödien-Dumpfbacken-Sumpf gilt es vielleicht einfach nur zuzuhören. Denen, die davon ausgehen, dass das Mainstream-Hollywood-Kino nur noch von Superhelden-Franchises und Fortsetzungen lebt, deren Affen kriegen hier mit Platz 2 und Platz 1 natürlich richtig gehen Zucker. Wobei doch beruhigend, funktioniert Ironie im Radio eigentlich? Wobei doch beruhigend festzustellen wäre, dass mit Der Kaufhauskopf 2 ja erst die erste Fortsetzung ins Kino kommt, mit The Fast and the Furious 7 aber schon die 6. Und der Avengers-Film, der wie am Anfang Eilmeldung, ich erinnere, sowas von nach oben schießt, das war doch der 2. Nee, Robert Downey Jr. war doch schon... Ach, das war Iron Man 2. Nee, Iron Man 3. Und der grüne Hulk war doch, als er von Edward Norton gespielt wurde, das war doch der Iron Man alias Downey Jr., der wieder... Ich gebe auf.